D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Israel hat ein Problem mit dem Schokoladenpudding, der heißt Milky. Ja, das an sich ist gar nicht so interessant, wie der heißt und so, aber dieser Pudding, der ist ganz beliebt und der kostet in Tel Aviv allerdings doppelt so viel wie ein ähnliches Puddingmodell in Berlin. Und deshalb wird gerade dieser Pudding für junge Israelis zu einem Symbol dafür, dass das Leben in Israel sehr, vielleicht sogar viel zu teuer ist. Das hat alles angefangen mit einer Gruppe von Israelis, die in Berlin leben. Und die haben eine eigene Facebook-Gruppe und da haben die unter anderem ein Foto von einem Kassenzettel, auf dem auch Schokopudding steht, gepostet, um zu zeigen, guck mal Leute, das alles hier kostet alles nur die Hälfte ungefähr von dem, was ihr in einem sehr günstigen Supermarkt in Israel, in Tel Aviv, dafür bezahlen würdet. Ja, und dann gab es zu diesem Post so den Kommentar, Leute, kommt doch auch nach Berlin, ja, wir helfen euch auch hier mit den Formularen. Um euch auch mal was leisten zu können vielleicht. Kommt nach Berlin und dieser Aufruf, dieser Post und der Pudding und der Kassenzettel, das alles hat es bis in die israelischen Zeitungen geschafft, bis ins Frühstücksradio. Und israelische Politiker hören das gar nicht gerne, vor allem das mit dem Auswandern. Und das ganze Dilemma hier mit den Kosten und so, was da wieder hochkocht, das war vor 3 Jahren schon mal Thema. Da haben sie ganz groß dagegen protestiert in Tel Aviv auf dem Rothschild Boulevard. Und wir müssen mal wieder sprechen über das Pudding-Kosten-Dilemma, mit dem sich unser Korrespondent Christian Wagner ziemlich gut auskennt. Christian, das mit den teuren Lebenshaltungskosten und Lebensmittel so teuer und so weiter, betrifft das vor allem Städter in Israel oder betrifft das alle Israelis? Nein, ich würde sagen, das betrifft alle, denn die Preise sind überall in Israel sehr ähnlich. Aber es betrifft natürlich die Städter noch mehr, weil das Wohnen hier in Tel Aviv oder in Jerusalem oder in Haifa noch sehr viel teurer ist. Und deshalb haben viele Familien 2 Jobs oder 3 Jobs und kommen damit nicht richtig hin. Also es betrifft Lebensmittel, es betrifft Wohnen. Wie teuer ist denn zum Beispiel da eine 50, 60 Quadratmeter Wohnung in Tel Aviv zum Beispiel? Also ich glaube, dass man selbst von den Preisen in Berlin, Köln oder München immer noch mal das Doppelte aufschlagen muss, wenn man hier eine Wohnung mieten will. Allerdings machen das die meisten nicht. Mieten ist nicht so üblich in Israel. Die Elterngeneration hat sich's immer noch leisten können, eine Wohnung zu kaufen in jungen Jahren, um eine Familie zu gründen. Und das können die erwachsenen Kinder heute kaum noch tun. Und deshalb klagen viele, das kann es doch nicht sein. Ich habe studiert, ich arbeite, meine Freundin arbeitet genauso. Wir verdienen gut und trotzdem können wir uns keine Wohnung leisten. Also es ist einfach alles nur sehr teuer. Generell verdienen die Israelis ganz gut, ja? Ich glaube, das Einkommensniveau ist schon deutlich unter dem, was wir in Deutschland kennen. Das wäre nicht so schlimm, wenn eben auch die Preise sonst günstiger wären. Aber wenn man dann eben selbst als Tourist nach Israel kommt und im Supermarkt feststellt, ui, das ist aber teuer, kann man sich vorstellen, wie knapp es in den meisten Familien ist. Auch wenn man dazu sagen muss, dass wir in Deutschland natürlich mit die niedrigsten Lebensmittelpreise in ganz Europa haben. Aber woran liegt es denn, dass das in Israel vergleichsweise so teuer ist, dass Leute zum Beispiel teilweise 2, 3 Jobs haben müssen, um sich das alles leisten zu können mit Lebensmittel einkaufen und einfach mal leben und wohnen? In vielerlei Hinsicht ist Israel eine Insel, auch wenn es viele Nachbarländer hat, aber mit denen kann man keinen Handel treiben. Da sind die Grenzen zu, man ist verfeindet, führt Kriege oder ist immer noch im Kriegszustand. Und deshalb muss alles, was nicht im Land produziert wird, importiert werden. Da gibt es hohe Zölle zum Teil, weil die Politik versucht, die eigene Wirtschaft zu schützen und hochzupäppeln. Und das führt dazu, dass einige Lebensmittel, wie zum Beispiel Milchprodukte, reguliert sind. Da gibt es vorgeschriebene Preise. Aber bei den meisten anderen Produkten im Supermarkt gilt das nicht. Und da zahlt man dann eben die Preise einer Wirtschaft, die abgekapselt ist und die nur von wenigen Konzernen beherrscht wird. In einem Land mit nur 8 Millionen Einwohnern gibt es eben dann auch nicht die Auswahl, die wir zum Beispiel aus deutschen Supermärkten kennen. Jetzt ist das Ganze ja kein neues Thema, habe ich eben schon erwähnt. Vor 3 Jahren haben die Israelis vor allem in Tel Aviv schon mal protestiert und Politiker haben damals versprochen, es werde sich was ändern. Haben die denn angefangen, was in Gang zu setzen oder hat sich tatsächlich noch gar nichts getan? Also aus Sicht der Bürger hat sich überhaupt nichts bewegt. Es wird viel darüber geredet, auch gerade von dem Finanzminister Yair Lapid, der durch die letzte Wahl ins Amt gekommen ist und versprochen hat, er wird den Israelis helfen, besser zurechtzukommen mit dem monatlichen Einkommen. Der hat versprochen, er würde den Kauf von Wohnungen günstiger machen, indem der Staat in dem Fall dann auf die Mehrwertsteuer verzichtet. Aber das sind alles so schwierige Projekte, die sich lange hinziehen Und auch bei den Lebensmitteln, bei den ganz normalen Lebenshaltungskosten hat sich nichts bewegt. Die Politiker sind, wie du schon vorhin gesagt hast, recht aufgeschreckt dadurch, dass jetzt eben von außen der Druck kommt, dass man so vor die Nase gehalten bekommt, es könnte viel günstiger sein. Und dass dadurch dann der Aufruf entsteht, verlasst Israel. Das ist in diesem jüdischen Staat nochmal was ganz was anderes als in jedem anderen Staat. Und dann auch noch nach Deutschland, nach Berlin zu gehen, das ist etwas, was einige Politiker als moralisch verwerflich bezeichnen. So weit geht das. Deshalb ist das schon etwas, wo die Politiker jetzt drauf schauen. Aber bewegt hat sich in den letzten drei Jahren, seit diesen großen Protesten 2011, eigentlich überhaupt nichts. Christian Wagner, unser Korrespondent aus Israel, über die teuren Lebenshaltungskosten im Land, also in Israel, woran das liegt und vor allem auch, warum Supermärkte, also Lebensmittel und Wohnen hier so wahnsinnig teuer geworden ist. Dagegen regt sich mal wieder Protest, das zweite Mal nach 2011. D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.